Kundgabe 620. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.10.1938. Kämpfe des Lebens nötig zum Ausreifen der Seele. Seelen, die sich verkörpern wollen. So wie du betest, wird der Erfüllung werden, denn dein Geist ist willig. Und alles, was du auf Erden beginnst für den Herrn, wird vielfach gesegnet sein, denn der Herr ist mit allen, die für ihn sind. Und so gehen dir heute die Beweise seiner Huld aufs Neue zu, indem wir seinen Auftrag ausführen und dich unterweisen. In der allernächsten Umgebung des Menschen weilen die der Verkörperung harrenden Seelen. Sie sind unvollendet und ihr Verlangen, die Laufbahn auf Erden gehen zu können, ist verständlich. Erhoffen sie sich doch von dieser Verkörperung die Befreiung, das Erlösen von der Materie. Die Form als Mensch glauben sie nicht so drückend zu empfinden und ihre Kraft schätzen sie hoch genug ein, um alle Widerstände auf Erden überwinden zu können, obgleich sie wissen, dass sie mit Schwierigkeiten im Erdenleben zu kämpfen haben, sowohl geistig als auch körperlich. Sie nehmen aber doch diesen Kampf auf mit vollem Willen. Gilt es doch, die letzte Möglichkeit erschöpfend auszunützen für die Ewigkeit. Blieben nun dem Menschen die Kämpfe des Erdenlebens erspart, so wäre die Verkörperung völlig zwecklos. Denn die Seele würde in der gleichen Beschaffenheit wie bei ihrem Eintritt in den Körper bleiben. Da ein kampfloses Erdendasein keine innere Ausreifung zustande bringt. An den Widerständen muss die Seele erstarken. Doch ein gleichgültiges über sich ergehen lassen, ließe die Seele nur schwach werden und der Beeinflussung niederer Mächte ausgesetzt sein. Nur der stete Kampf kann zur Höhe führen. Und darum ist die Gefahr zu groß, die im irdischen, ruhigen Leben liegt. Jede Seele hat auch das Bedürfnis, den ihr nicht behagenden Leidenszustand möglichst rasch wieder zu beheben und wird daher auch rastlos tätig sein. Wendet sie aber diese Energie nur irdischen Zwecken zu, das heißt, sucht sie dem Körper nur das Unangenehme zu verringern, so bleibt sie weiter in Dunkelheit des Geistes. Legt sie aber den größten Wert auf das Verringern geistiger Hindernisse, arbeitet sie ununterbrochen an ihrem Seelenheil und lässt alles Streben auf Erden nur diesem Ziel gelten, so wird ihr bald helles Licht werden. Ihr Zustand wird freier und freier sein. Die Kraft zu ihrer Arbeit wird sich vermehren. Und sie wird nun auch das irdische Leben gleichfalls meistern können. Doch ohne Anwendung besonderer Kraft. Denn die Sorge um das irdische Wohl sichert der Vater im Himmel seinem Erdenkind zu, so dessen Bestreben einzig und allein der Förderung seiner Seele gilt. Unbeschreiblich wertvoll ist daher die emsige Arbeit an sich selbst. Wer gegen seine Begierden ankämpft, wer sich übet in Sanftmut und Geduld, wer Liebe gibt seinen Nächsten und immer sich bemüht, in allem den Willen Gottes zu erfüllen, bleibt unausgesetzt in der Gnade Gottes. Und in der Gnade Gottes zu leben heißt, ohne Sorge sich ihm hingeben zu können, immer von ihm, dem göttlichen Vater, betreut zu werden und ohne Angst und Sorge einem jeden Tag entgegensehen zu können, beschirmt zu sein in allen Gefahren des Leibes und der Seele und gekräftigt zu werden fort und fort für seine ihm auf Erden bestimmte Tätigkeit, die sowohl dem Körper als auch der Seele gilt. Wenn ein solches Gnadenmaß dem Menschen zugänglich ist, so kann er ohne Sorge durch das Erdenleben gehen, nur immer eingedenk sein dessen, dass er sich diese Zuwendung göttlicher Liebe nicht verscherzen, sondern allzeit sich ihrer würdig erweise, dass er die Arbeit an seiner Seele nicht vernachlässige, indem er sich weltlichen Interessen zuwendet, und dass er niemals des Gebetes vergesse, das ihm immer wieder Schutz gewährt gegen die Anfechtungen der Welt. So braucht der Mensch nur bedenken, dass er das Kind des Schöpfers ist. Dann wird er Vertrauen fassen zu ihm als seinem Vater und innig bitten, und sein Gebet wird erhört werden. Amen.